In Wirklichkeit ist natürlich gerade diese Methode von Clustern und Modulen einfach eine Art von Lego-Bausteinspiel, wo gar nichts verbunden wird, sondern einfach kleine Lernprogramme für die Studis hergestellt werden. Worauf Brückner raus will, ist, es muss der innere Zusammenhang zwischen den Sozialwissenschaften, also Geschichte, Politologie, Soziologie, unter Umständen auch Literatur- und Kulturwissenschaft und so weiter gefunden werden, sodass alle als Element einer Totalität, kommt gleich auf diesen verpönten Ausdruck zurück, dargestellt werden können. Damit soll also diese Trennung verbunden werden. Die nächste Trennung ist die zwischen Universität und Außenwelt. Gefordert wird von Brückner, dass nicht nur zwischen den verschiedenen Fakultäten und so weiter überhaupt Zusammenhang entsteht, sondern dass die Gruppen, über die man als Soziologe redet, selbsttätig sich erklären können und selbst Element eines Forschungs- und Diskussionsprozesses werden können, der die Grenzen der Universität notwendig sprengt. Wie das zu denken ist, da komme ich gleich drauf. Nur noch die dritte Forderung, die aus den zwei ersten zwangsläufig hervorgeht. Wenn ich das will, Fachbereiche nicht trennen, nicht trennen zwischen Universitäten und Außenwelt, dann muss ich in meinem Weg, den ich einschlage, ganz notwendig die Strukturen der Universität sprengen. Damals war das noch weitgehend die Ordinarienuniversität. Brückner schlägt dann, das ist hinten in der Politisierung abgedruckt, einen Weg vor mit Drittelparität und so weiter, was später fast überall gefordert wurde, da waren die in Hannover die Ersten, inwiefern sich diese Drittelparitäten so günstig ausgewirkt haben, wie er damals annahm, das können wir nachher besprechen. Das sind die drei Forderungen, die zunächst logischerweise hervorgehen, wenn ich weder die Position Max Weber noch die Position, ich sage jetzt einfach Habermas als Kommunikationstheoretiker, akzeptiere. Frage ist jetzt, auf was beziehe ich mich dann? Hier, wenn man das Blatt umdreht, habe ich seine Erklärung, die er jetzt anbringt. Die Einheit der verschiedenen Sozialwissenschaften kann nur dann gefunden werden, wenn wir auf den historischen Materialismus in der Form, wie ihn Marx dargestellt und erforscht hat, zurückgreifen. Denn damit habe ich ein Bild einer Gesellschaftsstruktur, in der zwangsläufig ein Rahmen geschaffen wird, auf den sich die einzelnen Sozialwissenschaften beziehen können. Das scheint jetzt etwas Einfaches, was damals viele gefordert haben. Wichtig ist aber jetzt sein Problem, wie kann ich an das, die drei Bände vom Kapital anknüpfen, gerade was zu Psychologie und Soziologie sagen, wo zum Beispiel zu Psychologie bei Marx im Kapital ja nur implizit einzelne Äußerungen sind, aber keineswegs ein ausgebildetes Theoriegebilde. Und da will er jetzt so vorgehen, 6.1, ein bisschen vorher. Es mag nützlich sein, um an die Nennung von Gegenständen und Problemen anzuknüpfen und unsere Anmerkung zu ergänzen. Indem Sie sich im Materialismus als Ihrer historischen Basis begreifen, sollen den Sozialwissenschaften jene durchsichtiger werden, nämlich die, von denen man redet, sie wollen an Greifkapazität zunehmen und entdecken gerade auch das geschichtsspezifische Detail. Der historische Materialismus ist nicht die absolute Wahrheit, auch keine Instruktion, Geschichtsspezifisches und Details abzuschaffen, als seien sie Agenten der Konterrevolution. Hier sehen wir eine neue Zange, in die Brückner im Jahr 72, wo er das geschrieben hat, gekommen ist. Auf der einen Seite marschierte nämlich der Bund Freiheit der Wissenschaft auf. Ich weiß nicht, ob es den noch gibt oder ob man sich noch an den erinnert. Da war zum Beispiel der Nolte, der Faschismus-Geschichts-Nolte, war einer der großen Sprecher und einer der Propagandisten war der Löwenthal im ZDF-Fernsehen. Erinnert sich noch jemand an den? War so ein schildkrötenartiger Mann, der immer so ein bisschen vergnügt, Salat knuspernd gesagt hat, welche Linken sonst schon wieder an den Hochschulen erwischt worden sind, hat sich Brückner natürlich leidenschaftlich vorgenommen. Das war also eine an sich ein bisschen idiotische Bewegung, wo der Nolte hat sich ein bisschen was gedacht, aber bis es bei Bild-Zeitung und Löwenthal ankam, war es einfach, verhaut doch mal die linken Professoren und die sollten eigentlich gar kein Geld kriegen und passt so auf, dass die Studis ein bisschen heiliger werden und so weiter. Das war also vom Inhalt her denkbar schwach, aber durch Propaganda haben alle, die die Universität nicht gut kannten, sich gedacht, huch, wenn ich mal dahin schicke, kommt der wieder zurück und so weiter. Die andere Sorte, die Brückner hier nur sehr keusch erwähnt, waren die von euch vorher zitierten K-Gruppen in ihrem Frühaufmarsch.